Deutschlandfunk Kultur Tonart. Der russische Präsident Wladimir Putin weiß mittlerweile auch, dass es kontraproduktiv ist, politische und Kunstbewegungen oder Musikbands einfach zu verbieten. Mit dem Hausarrest des Regisseurs Kirill Serebrennikov zum Beispiel oder der Haft für den ukrainischen Aktivisten Oleg Sentsov hat er sich nicht unbedingt einen Gefallen getan. Sein Vorgehen hat auch die Popularität der Dissidenten gesteigert. Wenn nicht in Russland, dann wenigstens weltweit. Sentsov hat ja vor wenigen Wochen noch den Sacharow-Preis des EU-Parlaments bekommen. Und deswegen schlug Putin, als es um Rap ging, Mitte Dezember auch nicht vor, dass Auftritte und Musiker bestimmter russischer Rap-Künstler verboten werden. Das war nämlich einen Monat zuvor passiert, da hatten Polizei und Geheimdienst Rap-Konzerte kontrolliert und auch verhindert. Putin hat stattdessen vorgeschlagen, dass man die Rap-Kunst kontrollieren und lenken sollte. Denn die Drogen beunruhigten Putin am meisten. Sie seien der Weg zu einem Verfall der Nation und Russland müsse hier nachdenken, wie man so vorgehe, dass es nicht so weit komme wie woanders. Mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler spreche ich jetzt über die Sorgen des russischen Präsidenten und über die Situation von Rapperinnen und Rappern in Russland. Hallo Sabine Adler. Hallo. Geht es Putin denn tatsächlich um Drogenverherrlichung in Raptexten? Naja, um Drogen und um die Verherrlichung von Gewalt, auch gegen sich selbst, denn manche Künstler würden angeblich zum Suizid aufrufen, heißt es. Aber ich glaube, tatsächlich stört Putin vielmehr der Defätismus in den Texten der Rapper. Die triste Realität, die da zum Beispiel beschrieben wird, vor allem in den russischen Städten, abseits von den schillernden, boomenden Metropolen wie Moskau und St. Petersburg, eben in der russischen Provinz, wo der Alltag so richtig grau und trist ist. Und Putin dürfte auch missfallen, dass die Künstler, die mittlerweile auch ein Millionenpublikum zumindest teilweise erreichen, dass die in den sozialen Netzen eine richtige Macht darstellen und dass die was völlig anderes unter Patriotismus und Vaterlandsliebe verstehen als er, der sich ja gegrämt hat, dass die Sowjetunion zerfallen ist und sich das Imperium zurückwünscht. Man kann allerdings auch nicht behaupten, dass die Rapper nun überhaupt keine Vaterlandsliebe im Leibe hätten, denn sie singen zum Beispiel auf Russisch. Wie viele Konzerte und Musikveröffentlichungen wurden denn überhaupt verboten? Also gezählt hat das Internetportal Medusa, dass es 40 Konzerte waren im Jahr 2018. Und Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, das ist so ganz unterschiedlich verlaufen. Also mal haben die Clubs zum Beispiel einen Anruf gekriegt von den Behörden und dann haben sie Konzerte abgesagt. Oder aber es sind irgendwelche Kontrolleure geschickt worden und haben dann unter fadenscheinigen Vorwänden die Clubs geschlossen. Oder es ist sogar die OMON-Truppe vom Innenministerium, also eine Sondereinheit der Polizei, hingeschickt worden und hat Konzerte abgesagt, beziehungsweise hat sie zerstört geradezu, hat zum Beispiel auch das Publikum kontrolliert und die fanden das natürlich wenig schick. Dann sind zum Teil Konzerte in Ausweichstätten verlegt worden und auch da wurden sie aufgestöbert und letzten Endes zerschlagen. Was für Künstler sind das denn, die da verhindert werden? Und oder die Putin gern lenken und kontrollieren würde? Na, die größten Fälle, die betrafen vor allem zwei Bands. Das eine ist der Rapper Husky. Das ist jemand, der kommt aus der tiefsten Provinz, aus Ulan-Ude, und er hat in Krasnojar auftreten wollen. Die Fans sind nicht in den Saal gelassen worden, ebenso nach den Methoden, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und dann ist er rausgegangen, hat sich auf ein Autodach gestellt und dort sein Konzert machen wollen. Und das hat die Polizei verhindert. Er ist festgenommen worden und irgendwie wenige Tage später aber wieder freigelassen worden. Und dann gab es ein Unterstützungskonzert für ihn in Moskau. Und dann eine andere Geschichte, die war in Kasan, allerdings eine von mehreren zuvor, nämlich diese Elektroband, dieses Duo Ice Peak. Die sollten in Kasan auftreten, waren auch schon dort, sind nicht reingelassen worden in den Saal, haben sich eine andere Spielstätte gesucht und dasselbe Spielchen ging da los. Aber was singen denn nun Husky oder was singen denn Ice Peak über Drogen und was singen sie ansonsten? Also Husky ist mit seinen Texten ziemlich scharf und ich habe mal einen rausgesucht, nämlich Puya Dura. Den hören wir mal kurz rein. Ich will nicht auf dem Atem. Ja, genau. Pula Dura, also die dumme Kugel, gemeint ist eben eine Gewehrkugel. Da singt er, er will nicht schön sein, er will nicht reich sein, er will mit der Kalaschnikow schießen in ein Gesicht. Und das ist natürlich jetzt nicht wirklich nett. Nee, aber gut, das ist man eigentlich vom Rap international gewöhnt. Wie sieht's mit Ice Peak aus? Ja, Ice Peak hat einen Song, da bedient dieses Duett ein Klischee, nämlich sie bringen alles in eine russische Szenerie. Vielleicht hören wir kurz mal rein. Also Nastja Kreslina singt hier und Nikolai Kostilev, das ist ihr Partner, er spielt in diesem Videoclip und sie singt, während sie sich wahrscheinlich Kerosin über den Körper kippt und er dann das Streichholz anzündet. Das Ganze spielt vor der Szenerie des Weißen Hauses, das ist das Regierungsgebäude in Russland. Da singt sie die ganze Zeit, auf das alles brenne. Und dieser Song heißt Kein Tod mehr, Smerti Bursche Net. Und das Ganze spielt auf dem Roten Platz vor der Basilika-Kathedrale. Es wird Fleisch gegessen, das Blut tropft ihnen aus den Mundwinkeln und sie treiben am Ende sozusagen als Leichen in der Moskwa in dem Fluss. Also alles andere als vielleicht ein russisches Ideal, was da repräsentiert wird. Das sind jetzt Beispiele aus der Rap-Szene, aber auch aus so einer Rave-Szene. Betrifft es auch noch andere Musikgenres, andere Szenen? Naja, es gibt die Rockszene. Die Rockszene, das ist Semfira, ist die erfolgreichste Sängerin überhaupt. Die ist auch sozusagen quasi immer schon ein bisschen politisch gewesen, jetzt noch ein bisschen politischer geworden. Sie hat sich zum Beispiel auch bei einem Konzert eine ukrainische Flagge überreichen lassen, hat die an das Mikrofon gehängt. Oder sie hat Texte von Josef Brodsky, das ist ein Dissident, der ausgewiesen wurde in den 70er Jahren, verwendet für einen Text. Und das bekannteste Beispiel überhaupt in Russland ist natürlich Pussy Riot. Die Punkband, die in der Kirche aufgetreten ist und für die drei Sängerinnen jahrelang ins Gefängnis mussten. Vielen Dank, Sabine Adler, über Rap und Rock und den Rave-Szene in Russland, die alle Musik machen und auch Videos drehen, die Putin nicht so richtig gefallen. Vielen Dank.